Wenige Tage nach dieser Begegnung verkündeten die Zeitungen der Welt, dass die Gemahlin Thomas Palmers von einem Sohn und Erben genesen war, eine höchst befriedigende Anzeige, mindestens für all die engen Freunde, die es schon vorher gewusst hatten. Dieses für Mrs. Jennings so überaus beglückende Ereignis brachte eine vorübergehende Änderung ihrer täglichen Routine mit sich und beeinflusste ebenfalls die Verabredungen ihrer jungen Freundinnen, denn da sie so viel wie möglich bei Charlotte sein wollte, ging sie jeden Vormittag gleich nach dem Ankleiden dorthin und kam erst spät am Abend zurück. Und die Miss Dashwood verbrachten auf ausdrücklichen Wunsch der Middletons jeden Tag in der Conduit Street. Ihrer eigenen Bequemlichkeit zuliebe wären sie wenigstens den Vormittag über viel lieber in Mrs. Jennings Haus geblieben. Aber es gehörte sich nicht, gegen den Wunsch aller darauf zu bestehen. Sie mussten ihre Zeit deshalb ganz Lady Middleton und den beiden Miss Steele widmen, die in Wirklichkeit auf ihre Gesellschaft ebenso wenig Wert legten, wie sie ausdrücklich darum baten. Die Dashwood-Mädchen waren zu vernünftig, um der Ersteren als Gesellschaft erwünscht zu sein, und von den Letzteren wurden sie eifersüchtig als Eindringlinge in ihr Territorium und als Nutznießer der Freundlichkeit betrachtet, auf die sie ganz allein Anspruch erhoben. Obwohl Lady Middletons Benehmen Elinor und Marian gegenüber nicht höflicher hätte sein können, mochte sie sie im Grunde ganz und gar nicht. Weil sie weder ihr noch ihren Kindern je schmeichelten, hielt sie sie nicht für gutherzig. Und weil sie gerne lasen, glaubte sie, sie seien zynisch. Vielleicht ohne genau zu wissen, was Zynismus eigentlich bedeutete. Aber das machte nichts. Solche Kritik war gängig und wohlfeil. Sowohl Lady Middleton als auch Lucy empfanden ihre Gegenwart als lästig. Die eine fühlte sich bei ihrem Müßiggang, die andere bei ihren Beschäftigungen beobachtet. Lady Middleton schämte sich, in ihrer Gegenwart nichts zu tun, und Lucy fürchtete, dass sie sie für die Schmeicheleien, die sie sich voller Stolz ausdachte und gelegentlich verabreichte, verachteten. Miss Steele fühlte sich durch ihre Gegenwart von allen dreien am wenigsten gestört, und es gelang ihnen, sie gänzlich mit ihrer Anwesenheit zu versöhnen. Hätte eine von beiden ihr nur einen ausführlichen und detaillierten Bericht der ganzen Affäre zwischen Marian und Mr. Willoughby gegeben, es hätte sie reichlich für das Opfer entschädigt, den beiden zuliebe nach dem Dinner auf den besten Platz am Feuer verzichten zu müssen. Aber diesen Gefallen taten sie ihr nicht. Denn obwohl sie Elinor oft durch Mitleidsbekundungen für ihre Schwester zu ködern versuchte und in Marians Gegenwart mehr als einmal eine Bemerkung über die Treulosigkeit von Verehrern fallen ließ, wurde sie durch nichts belohnt als durch einen gleichgültigen Blick von der einen oder einen verächtlichen von der anderen. Dabei hätte ein noch viel geringerer Aufwand sie zu ihrer Freundin gemacht. Sie hätten sie nur mit dem Doktor auszulachen brauchen. Aber wie die anderen waren sie so wenig geneigt, ihr diesen Gefallen zu tun, dass sie gelegentlich, wenn Sir John auswärts aß, einen ganzen Tag ohne weitere Anspielungen auf das Thema verbringen musste, außer denen, die sie sich freundlicherweise selbst gönnte. Von all dieser Eifersucht und Missgunst ahnte Mrs. Jennings allerdings gar nichts, so dass sie dachte, die Mädchen amüsierten sich glänzend miteinander und ihre jungen Freundinnen abends meist beglückwünschte, der Gesellschaft einer einfältigen alten Frau so lange entgangen zu sein. Sie traf manchmal bei Sir John, manchmal in ihrem eigenen Haus mit ihnen zusammen. Aber gleichgültig wo, immer war sie glänzender Laune, voller Entzücken und erfüllt von ihrer Wichtigkeit, schrieb Charlottes schnelle Genesung ihrer eigenen Pflege zu und war bereit, ihren Zustand so ausführlich, so detailliert zu beschreiben, wie nur Miss Steele in ihrer Neugier es wünschte. Eins allerdings beunruhigte sie, und darüber beklagte sie sich täglich. Mr. Palmer bestand auf der bei seinem Geschlecht so verbreiteten, aber eines Vaters unwürdigen Meinung, dass alle Säuglinge gleich aussehen. Und obwohl sie bei verschiedenen Gelegenheiten eindeutig die verblüffendste Ähnlichkeit zwischen diesem Kind und jedem einzelnen seiner Verwandten auf beiden Seiten feststellen konnte, war der Vater nicht davon zu überzeugen, nicht dazu zu überreden, einzusehen, dass es nicht genauso aussah wie jeder andere gleichaltrige Säugling. Ja, er konnte nicht einmal dazu gebracht werden, die schlichte Tatsache zuzugeben, dass es sich um den prächtigsten Säugling der Welt handelte. Ich muss nun von einem Missgeschick berichten, das ungefähr zu dieser Zeit Mrs. John Dashwood zustieß. Als ihre beiden Schwägerinnen ihren ersten Besuch mit Mrs. Jennings in der Harley Street machten, war zufällig auch eine andere Bekannte dazugekommen. Ein Umstand, der an sich keine unangenehmen Folgen zu haben brauchte. Aber während die Einbildungskraft manche Leute dazu hinreißt, falsche Eindrücke von unserem Verhalten zu gewinnen und es lediglich aufgrund von oberflächlichen Beobachtungen zu beurteilen, ist das eigene Glück immer bis zu einem gewissen Grad der Gnade des Zufalls ausgeliefert. Im vorliegenden Fall überflügelte die zuletzt eingetroffene Dame Wahrheit und Wahrscheinlichkeit so weit, dass sie beim bloßen Hören des Namens Dashwood und bei der Erwähnung, dass die beiden Mädchen die Schwestern von Mr. Dashwood seien, unverzüglich folgerte, dass sie in der Harley Street wohnten. Und dieses Missverständnis führte ein oder zwei Tage später dazu, dass die Mädchen eine Einladung mit ihrem Bruder und ihrer Schwägerin zusammen zu einer kleinen musikalischen Soiree im Haus der Dame erhielten. Die Folge davon war, dass Mrs. John Dashwood sich nicht nur der unerhört lästigen Verpflichtung ausgesetzt sah, den Miss Dashwood ihre Kutsche zu schicken, sondern dass sie, was noch schlimmer war, außerdem den Verdruss in Kauf nehmen musste, so zu tun, als behandle sie ihre Schwägerinnen mit Aufmerksamkeit. Und wer weiß, womöglich rechneten sie damit, ein zweites Mal mit ihr auszugehen. Die Macht, sie zu enttäuschen, blieb ihr zwar immer vorbehalten, aber das genügte ihr nicht. Denn wenn Leute zu einem Verhalten entschlossen sind, von dem sie wissen, dass es falsch ist, dann fühlen sie sich verletzt, wenn man etwas Besseres von ihnen erwartet. Marian hatte sich nach und nach so daran gewöhnt, jeden Tag auszugehen, dass es ihr gleichgültig geworden war, ob sie es tat oder nicht. Und teilnahmslos und mechanisch machte sie sich für die abendliche Unternehmung zurecht, obwohl sie sich nicht die geringste Unterhaltung davon versprach und oft bis zum allerletzten Moment nicht einmal wusste, wohin es ging. Ihre Aufmachung und ihre Erscheinung waren ihr so völlig gleichgültig geworden, dass sie ihnen während ihrer ganzen Toilette nicht halb so viel Aufmerksamkeit schenkte wie Miss Steele in den ersten 5 Minuten ihres Zusammenseins. Ihrer eingehenden Beobachtung und allgemeinen Neugier entging nichts. Sie sah alles und fragte nach allem, gab keine Ruhe, ehe sie nicht den Preis von Marians Kleid bis in alle Einzelheiten kannte. Hätte die Anzahl ihrer Kleider besser schätzen können als Marian selbst und gab die Hoffnung nicht auf, noch vor ihrem Aufbruch herauszubekommen, wie viel sie pro Woche fürs Waschen ausgab und wie viel Geld sie jährlich zu ihrer eigenen Verfügung hatte. Die Impertinenz dieser Ausfragerei wurde obendrein meist von einem Kompliment gekrönt, das zwar als Trostpflaster gedacht war, von Marian aber als die größte Unverschämtheit betrachtet wurde. Denn nachdem der Wert und die Machart ihres Kleides, die Farbe ihrer Schuhe und die Aufmachung ihres Haares einer Prüfung unterzogen worden waren, konnte sie mit der Bemerkung rechnen, dass sie weiß Gott enorm schick aussah und bestimmt eine Menge Eroberungen machen würde. Unter solchem Zuspruch wurde sie nun zur Kutsche ihres Bruders entlassen, die sie nur 5 Minuten nach ihrer Ankunft vor der Tür fertig angekleidet besteigen konnten. Eine Pünktlichkeit, die ihre Schwägerin sehr verdroß, denn sie war zum Haus ihrer Bekannten vorausgefahren und saß nun da und hoffte, dass eine Verspätung der beiden Schwestern ihr selbst oder ihrem Kutscher Unannehmlichkeiten verursachen würde. Die Ereignisse des Abends waren nicht weiter bemerkenswert. Wie bei vielen musikalischen Soirees gab es eine große Zahl von Leuten, die viel Verständnis für die Darbietungen und noch viel mehr, die gar keins dafür hatten. Und wie üblich waren die Künstler nach ihrer eigenen Einschätzung und der ihrer unmittelbaren Freunde die führenden Amateurmusiker in England. Da Elinor weder musikalisch war, noch vorgab es zu sein, hatte sie keine Skrupel, die Augen nach Belieben vom Flügel abzuwenden und sie, unbeeindruckt selbst von der Gegenwart einer Harfe und eines Cellos, auf andere Gegenstände im Raum zu richten. Bei einer dieser Musterungen entdeckte sie in einer Gruppe von jungen Männern eben den, der ihnen bei Gray eine Vorlesung über Zahnstocherdosen gehalten hatte. Wenig später entdeckte sie, dass er sie ansah und vertraulich mit ihrem Bruder sprach. Und sie hatte gerade beschlossen, seinen Namen von diesem zu erfahren, als beide auf sie zukamen und Mr. Dashwood ihn ihr als Mr. Robert Ferris vorstellte. Er begrüßte sie mit lässiger Höflichkeit und verdrehte dabei seinen Kopf zu einer Verbeugung, die ihr überzeugender, als Worte es vermocht hätten, klar machte, dass er genau der Gag war, als den Lucy in ihr beschrieben hatte. Was wäre es für ein Glück für sie gewesen, wenn ihre hohe Meinung von Edward weniger auf seinen eigenen Verdiensten als auf den Verdiensten seiner nächsten Verwandten beruht hätte? Denn dann hätte die Verbeugung seines Bruders das Werk vollendet, das die Bosheit seiner Mutter und seiner Schwester begonnen hatte. Aber während sie sich über den Unterschied zwischen den beiden jungen Männern wunderte, stellte sie fest, dass die Aufgeblasenheit und Selbstgefälligkeit des einen ihr die Bescheidenheit und den Wert des anderen durchaus nicht verleidete. Warum sie so verschieden waren, erklärte Robert selbst ihr im Laufe eines viertelstündigen Gesprächs. Denn während er von seinem Bruder sprach und dessen unglaublich linkisches Benehmen beklagte, das seiner Meinung nach der eigentliche Grund dafür war, warum er nicht in der richtigen Gesellschaft verkehrte, führte er es unumwunden und generös nicht etwa auf ein natürliches Handicap, sondern allein auf seine unglückselige private Erziehung zurück. Während er selbst, wenn auch vermutlich ohne irgendeine besondere, irgendeine wesentliche angeborene Überlegenheit, lediglich durch den Vorteil eines Internatsbesuchs die denkbar besten Voraussetzungen mitbrachte, sich in Gesellschaft zu bewegen. »So wahr ich lebe«, fuhr er fort, »ich glaube, mehr steckt nicht dahinter. Und das erzähle ich meiner Mutter auch immer wieder, wenn sie darüber klagt. Meine liebe Mutter«, sage ich jedes Mal zu ihr, »du musst dich nicht grämen. Der Schaden ist nicht wieder gut zu machen und du allein bist schuld daran. Warum hast du dich auch von meinem Onkel, Sir Robert, überreden lassen, Edward wieder besseres Wissen in der entscheidenden Phase seines Lebens Privatunterricht geben zu lassen? Wenn du ihn nur wie mich nach Westminster statt zu Mr. Pratt geschickt hättest, wäre dies alles vermieden worden. So stellt sich mir die Angelegenheit dar, und meine Mutter sieht ihren Fehler voll und ganz ein.« Elinor widersprach seiner Meinung nicht, denn bei all ihrer Skepsis über die Vorzüge einer Internatserziehung konnte sie doch nicht mit Wohlwollen an Edwards Aufenthalt in Mr. Pratts Familie denken. »Sie wohnen in Devonshire, glaube ich«, war seine nächste Bemerkung, »in einem Cottage in der Nähe von Dawlish.« Elinor klärte ihn über dessen Lage auf, und es erregte eher sein Erstaunen, dass jemand in Devonshire leben konnte, ohne in der Nähe von Dawlish zu wohnen. Die Art von Haus, in dem sie lebten, fand allerdings seine ausdrückliche Billigung. »Was mich betrifft«, sagte er, »so habe ich eine ausgesprochene Vorliebe für Cottages. Sie haben immer so etwas Gemütliches, so etwas Elegantes. Und ich behaupte, wenn ich Geld übrig hätte, würde ich mir ein kleines Grundstück kaufen und selbst eins bauen, nicht weit von London, so dass ich jederzeit hinfahren und ein paar Freunde um mich versammeln und mich wohlfühlen könnte. Ich rate jedem, der bauen will, sich ein Cottage zu bauen. Mein Freund Lord Cortland kam neulich extra zu mir, um meinen Rat einzuholen, und legte mir drei verschiedene Pläne von Bonomi vor. Ich sollte entscheiden, welcher der beste war. »Mein lieber Cortland«, sagte ich und warf sie allesamt auf der Stelle ins Feuer, »entscheiden Sie sich für keinen davon, sondern bauen Sie sich um Gottes Willen ein Cottage. Und damit ist der Fall, wie mir scheint, ein für allemal erledigt. Manche Leute sind der Ansicht, es gebe nicht Bequemlichkeit, nicht Platz genug in einem Cottage. Aber das ist natürlich Unsinn. Letzten Monat war ich bei meinem Freund Elliot in der Nähe von Dartford. Lady Elliot wollte einen Ball geben. Aber was sollen wir machen?« sagte sie, »mein lieber Ferris, sagen Sie mir um Gottes Willen, wie wir es anstellen sollen. Es gibt nicht ein einziges Zimmer in diesem Cottage, in das 10 Paare passen, und wo sollen wir den Imbiss servieren?« »Ich«, sah sofort, dass es nicht weiter schwierig sein würde, und sagte deshalb, »meine liebe Lady Elliot, grämen Sie sich nicht. Das Esszimmer fasst spielend 18 Paare. Die Kartentische können im Wohnzimmer aufgestellt werden, die Bibliothek wird für Tee und andere Erfrischungen geöffnet. Und servieren Sie den Imbiss doch im Salon.« Lady Elliot war entzückt über den Einfall. »Wir haben das Esszimmer ausgemessen, festgestellt, dass genau 18 Paare hineinpassen, und die Angelegenheit wurde genau entsprechend meinem Plan ausgeführt. Nicht wahr? Sie sehen daraus, wenn die Leute nur wissen, wie man es anstellt, erfreut man sich in einem Cottage genau desselben Komforts wie in dem geräumigsten Herrenhaus.« Elinor pflichtete ihm in allem bei, denn sie fand, dass er das Kompliment vernünftigen Widerspruchs nicht verdient hatte. Da John Dashwood nicht mehr Gefallen an Musik fand als seine älteste Schwester, hatte auch er Muße, seine Gedanken schweifen zu lassen. Und es kam ihm im Laufe des Abends ein Einfall, den er seiner Frau nach der Heimfahrt mitteilte, um zu sehen, was sie davon hielt. Mrs. Dennisons irrtümliche Annahme, seine Schwestern seien zu Gast bei ihnen, hatte es ihm als opportun erscheinen lassen, sie tatsächlich zu sich einzuladen, solange Mrs. Jennings Verpflichtungen sie von zu Hause fernhielten. Die Ausgaben wären nicht der Rede wert, die Unannehmlichkeiten auch nicht. Und wie ihm sein zartfühlendes Gewissen sagte, handelte es sich alles in allem um eine Geste, die erheblich dazu beitragen würde, das Versprechen seinem Vater gegenüber ein für allemal einzulösen. Seine Frau erschrak über diesen Vorschlag. »Ich sehe nicht, wie sich das einrichten lässt«, sagte sie, »ohne Lady Middleton vor den Kopf zu stoßen, denn sie verbringen den ganzen Tag bei ihr. Sonst wäre es mir natürlich ein ausgesprochenes Vergnügen. Du weißt, dass ich jederzeit bereit bin, ihnen so viel Aufmerksamkeit zu schenken, wie ich irgend kann. Die heutige Einladung hat das doch gezeigt. Aber sie sind Lady Middletons Gäste. Wie kann ich sie ihr abspenstig machen?« Ihr Mann wagte diesem Einwand, wenn auch in aller Demut, zu widersprechen. Sie hätten doch schon eine Woche in der Conduit Street zugebracht, und Lady Middleton könnte doch nichts dagegen haben, wenn sie die gleiche Anzahl von Tagen ihren nächsten Verwandten widmeten. Fanny schwieg einen Augenblick und sagte dann mit frischer Kraft, »Mein Schatz, ich würde Sie von Herzen gern einladen, wenn es in meiner Macht stände. Aber ich hatte gerade beschlossen, die Miss Steele zu bitten, ein paar Tage bei uns zu verbringen. Sie sind sehr gut erzogene, nette Mädchen, und ich finde, sie haben die Aufmerksamkeit verdient, da ihr Onkel sich so um Edward gekümmert hat. Wir können deine Schwestern doch im nächsten Jahr einladen. Aber die Miss Steele sind dann vielleicht nicht mehr in London. Ich bin ganz sicher, sie werden dir gefallen. Ja, sie gefallen dir, wie du selber weißt, schon jetzt, und meiner Mutter auch. Und Harry ist ganz vernarrt in sie.« Mr. Dashwood war überzeugt. Er sah die Notwendigkeit, die Miss Steele unverzüglich einzuladen, und beruhigte sein Gewissen mit dem Entschluss, seine Schwestern im nächsten Jahr einzuladen. Gleichzeitig allerdings mutmaßte er insgeheim, dass die Einladung im nächsten Jahr sich erübrige, da Elinor als Oberst Brentons Frau nach London kommen und Marian dann ihr Gast sein würde. Fanny frohlockte über ihre Rettung. Und stolz auf die Geistesgegenwart, mit der sie ihr gelungen war, schrieb sie am nächsten Morgen an Lucy, um sie und ihre Schwester, sobald Lady Middleton sie entbehren könne, für einige Tage um ihre Gesellschaft in der Harley Street zu bitten. Dies genügte, um Lucy ehrlich und mit gutem Grund glücklich zu machen. Mrs. Dashwood spielte ihr anscheinend tatsächlich in die Hand, begünstigte all ihre Hoffnungen und förderte all ihre Wünsche. Eine solche Gelegenheit, mit Edward und seiner Familie zusammen zu sein, kam ihren Interessen ganz außerordentlich entgegen, und eine solche Einladung war für ihr Selbstgefühl außerordentlich schmeichelhaft. Es war ein vorteilhaftes Angebot, für das sie sich gar nicht erkenntlich genug zeigen, das gar nicht schnell genug akzeptiert werden konnte. Und so entdeckte man auf der Stelle, dass der Besuch bei Lady Middleton, der an sich gar nicht auf einen bestimmten Zeitraum begrenzt war, immer schon in 2 Tagen hatte enden sollen. Als Elinor die Einladung zu sehen bekam, was innerhalb von 10 Minuten nach ihrem Eintreffen geschah, begriff sie zum ersten Mal die Berechtigung von Lucys Erwartungen. Denn eine so ungewöhnlich freundschaftliche Geste nach so kurzer Bekanntschaft deutete doch wohl darauf hin, dass das Entgegenkommen gegenüber Lucy auf mehr beruhte als bloßer Gehässigkeit ihr selbst gegenüber und mit Geduld und Geschick womöglich zur Erfüllung von Lucys Wünschen führte. Ihre Schmeicheleien hatten bereits Lady Middletons Stolz überwunden und sich das unzugängliche Herz von Mrs. John Dashwood erobert. Und das waren Erfolge, die zu größeren Hoffnungen Anlass gaben. Die Miss Steele zogen in die Harley Street, und alles, was Elinor über ihren Einfluss dort hörte, bestärkte sie in der Erwartung des Ereignisses. Sir John, der sie mehr als einmal besuchte, brachte solche Berichte von der Beliebtheit, die sie dort genossen, dass alle Welt beeindruckt sein musste. Noch nie in ihrem Leben hatte Mrs. Dashwood solchen Gefallen an 2 jungen Frauen gefunden. Sie hatte jeder ein Nadelkissen geschenkt, das eine Emigrantin gemacht hatte, nannte Lucy beim Vornamen und wusste gar nicht, wie sie sich je wieder von ihnen trennen sollte.